Hi and good morning. Hallo und guten Morgen. And now the Apostle Paul is encouraging or challenging the people to pray for him. Nun ermutigt oder fordert Apostel Paulus die Menschen auf, für ihn zu beten. So look what he's saying. Schau, was er sagt. He's saying, and please pray for me that God will open a door for opportunity for us to preach the revelation of the mystery of Christ for whose sake I am imprisoned. Er sagt, und bitte betet für mich, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, die Offenbarung des Geheimnisses Christi zu verkünden, um dessen Willen ich gefangen bin. Look, people who firmly want to establish a doctrine of intercession have taken this Bible verse. Leute, die unbedingt eine Lehre der Fürbitte etablieren wollen, haben diesen Bibelvers dazu genommen. Now, I dare not ever think or say that I understand the whole mystery of prayer. Ich wage nicht zu denken oder zu sagen, dass ich das ganze Geheimnis des Gebets verstehe. I don't think we ever will until we stand before the Lord. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, bis wir vor dem Herrn stehen. Because prayer is such an incredible mystery. Denn das Gebet ist ein so unfassbares Geheimnis. That God invites us to join together with the Creator of the universe. Gott lädt uns ein, uns mit dem Schöpfer der Erde zu verbinden. What I have always said and what I believe, aber was ich immer gesagt habe und was ich glaube, is that it doesn't make sense to ask things of God in prayer that he has given us through the finished work of the cross. Ist, dass es keinen Sinn macht, Gott im Gebet um Dinge zu bitten, die er uns durch das vollbrachte Werk des Kreuzes gegeben hat. And unfortunately, a lot of people have taken this verse to justify that they should keep asking God for so many different things. Leider haben die Menschen diesen Vers als Rechtfertigung dafür genommen, dass sie Gott ständig um so viele verschiedene Dinge bitten sollten. But look, Paul is not asking them to pray that God would provide finances for him for the ministry. Doch schau, Paulus bittet sie nicht dafür zu beten, dass Gott ihm finanzielle Mittel für seinen Dienst zur Verfügung stellt. Paul did not ask him to pray so that he could have great success or victories. Paulus bittet sie auch nicht dafür zu beten, dass er große Erfolge oder Siege erringt. But Paul is asking so that they would join together with God. Paulus bittet darum, sich mit Gott zu vereinen, so that people can be reached with the gospel. Damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. That's a completely different situation. Das ist eine völlig andere Situation. When Paul says to Timothy that he wants that men pray always and lift up holy hands, wenn Paulus zu Timotheus sagt, er wolle, dass die Männer immer beten und heilige Hände erheben, he also talks in the context of God wanting all men to be saved. Spricht er in dem Zusammenhang auch darüber, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. You see, the desire of Paul's heart was not anything for himself, but for the kingdom of God to advance. Das Verlangen des Herzens von Paulus war nicht etwas für sich selbst, sondern dass das Reich Gottes voranschreitet. See, and Jesus also taught us to cry out that the kingdom of God will advance. Auch Jesus hat uns gelehrt, dass wir rufen sollen, dass das Reich Gottes voranschreiten soll. So, in my understanding, we cannot take this scripture to base a doctrine on, we can just ask God for so many things to give to us. Nach meinem Verständnis können wir diese Schrift nicht als Grundlage für eine Lehre nehmen. Wir könnten weiterhin Gott um so viele Dinge bitten, die er uns geben soll. But yes, there should be a cry in our hearts. Aber ja, es sollte ein Schrei in unserem Herzen sein. Lord, we want to have all the opportunities that we can possibly have so that the mystery of Christ can be declared. Herr, wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, die wir bekommen können, damit das Geheimnis Christi verkündet werden kann. When I was on my motorcycle trip through Italy for 21 days to celebrate my 60th birthday with my best friend, während meiner 21-tägigen Motorradreise durch Italien, bei der ich meinen 60. Geburtstag mit meinem besten Freund feierte, basically every single day this was my prayer, habe ich im Grunde jeden Tag so gebetet. You know, I said, Lord, I don't want to go on a 20-day vacation, just have fun. Ich sagte, Herr, ich will nicht 21 Tage Urlaub machen, nur um Spaß zu haben. I want to have daily opportunities to preach the revelation of the mystery of Christ. Ich möchte täglich die Gelegenheit haben, die Offenbarung des Geheimnisses Christi zu predigen. You know, and we experience this all the time. Und genau das haben wir die ganze Zeit über erlebt. We had so many open doors. Wir hatten so viele offene Türen. As we had connection with people whose hearts were open to hear the gospel. Weil wir Kontakt zu Menschen bekamen, deren Herzen offen waren, das Evangelium zu hören. So yes, we should walk in this constant heart of prayer attitude Lord, we need open doors to share the mystery of the Christ. Ja, wir sollten mit dieser ständigen Herzenshaltung des Gebets leben. Herr, wir brauchen offene Türen, um das Geheimnis Christi zu teilen. Look, and then he says, pray that I would unfold and reveal fully these mysteries, for that is my delightful assignment. Dann sagt er, betet, dass ich dieses Geheimnis voll entfalten und offenbaren kann, denn das ist meine wunderbare Aufgabe. So Paul had a deep desire to fulfill everything that God has given him to do. Paulus hatte also den tiefen Wunsch, alles zu erfüllen, was Gott ihm aufgetragen hatte. But he clearly understood his own weaknesses, therefore he needed God and him to be joined in unity. Er war sich aber auch seinen eigenen Schwächen bewusst und daher war es ihm wichtig, dass Gott und er in Einheit verbunden sind. And that's the desire and the heart that he expressed. Das war der Wunsch und sein Herz, das er ausdrückte. So Paul, in my understanding, never expressed for them to pray for anything for God to give to him. Meinem Verständnis nach hat Paulus also nie darum gebeten, dass sie um irgendetwas bitten sollten, das Gott ihm geben möge. But that heaven and earth would be perfect aligned in the sense that God and Paul's heart are perfectly aligned. Sondern dass der Himmel und die Erde in dem Sinne perfekt aufeinander abgestimmt sind, wie Gott und Paulus Herz komplett aufeinander abgestimmt sind. And that he would see all these open doors and walk through them. Dass er alle offenen Türen sehen und durch sie hindurchgehen könne. And that he at the end of the day would fulfill, as he calls it, his delightful assignment. Und dass er am Ende, wie er es hier nennt, seine wunderbare Berufung erfüllt. Think about this. Denk darüber nach. How many opportunities we have missed to share the goodness of the new covenant? Wie viele Gelegenheiten haben wir verpasst, die Güte des neuen Bundes mit anderen zu teilen? Because we have not even seen the open doors and opportunities. Weil wir die offenen Türen und die Möglichkeiten nicht einmal gesehen haben. So as we express this heart's desire before God, we ourselves will become aware of it. Wenn wir also diesen Herzenswunsch vor Gott äußern, werden wir uns selbst dessen bewusst. That is such an important heart attitude. Das ist eine so wichtige Herzenshaltung. You know, this is the thing that I ask for people to pray for me. Genau das ist es, warum ich die Menschen bitte, für mich zu beten. That I would have open eyes to see everything that the cross did and the opportunities that I have before me. Dass meine Augen offen sind für alles, was das Kreuz getan hat und für die Gelegenheiten, die ich vor mir habe. Tomorrow we continue to talk. Morgen reden wir weiter. About the great wonderful truths hidden in Colossians. Über eine große wunderbare Wahrheit, die im Kolosserbrief versteckt ist. Have an amazing day. Habt einen wundervollen Tag.